Ehrenmann. A-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. A-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, ein Ruf, wie er lebt. A-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. A-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, die nicht schläft. Wäre Hamburg ein Mensch, wäre er Präsident. Trainiert, definiert, motiviert, exzellent. Und trotzdem auf der Straße, weil er sich zu Rap bekennt. Ich hab Hamburg mal getroffen, irgendwann in der Nacht. Man sagt, er schläft nie wie eine Wirtschaftsmacht. Die Narbe im Gesicht teilt es in schwarz-weiß. Genauso wie die Seele gespalten in Armreich. Seine Arme sind so lang, als könnten sie die Welt umspannen. Während alle Schulden machen, bringt er damit Geld zur Bank. Er ist Geschäftsmann, Dealer hoch, drei, es steht fest. Niemand schafft es wieder so weit. Egal was ihr probiert, er macht es hoch vier. Er hat mir gesagt, er hätte Feinde deswegen. Doch wenn er sie sucht, will keiner jetzt reden. Wahrscheinlich sind es Neider, die leise versteckt reden. Denn es gibt nicht viele, die Rap so perfekt reden. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, ein Ruf, der lebt. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, die nie schläft. Hamburg hat Muskeln, die sonst kein Körper hat. Wenn er dir die Hand schüttelt, drückt er, dass es hörbar knackt. Auf der Straße ein Stier, den du nicht an den Hörnern packst. Er ist zusammengenäht aus der ganzen Menschheit. Unberechenbar, weil er ein Experiment bleibt. Nicht alles verheilt, was sich am Temperament zeigt. Die Facetten, die Höhen und Tiefen. Es gibt sogar Bücher darüber, die keine Lösung bieten. Er hat sie nie gelesen und er wird nicht ihretwegen aufhören, denn er liebt das Leben. Junge, viele reden, aus seinem Mund kommen nur fertige Produkte. Ehrlich aus dem Herzen, so wie kernige Konstrukte. Korrupte Menschen entpuppt er sofort. Er spuckt auf dein Club, auf dein Trupp, auf dein Wort. Hamburg hat graue Haut, wenn er die Kraft ballt. Kommt nach draußen und er haut euch auf den Asphalt. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, ein Ruf, der lebt. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, die nie schläft. Hamburg steht für Kriminalität. Den Krimi, den du drehst, ist bei ihm Realität. Körperverletzung ohne Grund die Spezialität. Es sind die Körperteile am Rand, die dir Angst machen. Flächenbrand der Armut, du musst dich anpassen. Rantasten, doch er wird dich an die Wand klatschen. Blut an den Fingern, er wird nicht mal seine Hand waschen. Dann gibt es Tage, wo die Sonne scheint, sonst gemein. Du kommst rein, er gibt dir die Hand und will dein Onkel sein. Nutz es aus, denn es ist die Seltenheit, dass er selbst die Welt beschreibt, die sich an der Elbe zeigt. Doch die Zeit geht leider schnell vorbei, kalte Schulter angesagt. Der Puls des Lebens ist schuld, Kampf gebrannt mal. Er ist außen vielleicht weicher, aber in ganz hart. Und er ist stolz, er hat mir gratuliert für diesen Glanzpart. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, ein Ruf, der lebt. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. H-A-M-B-U-R-G. Die Ehre der Stadt, die nie schläft. H-A-M-B-U-R-G. Der Stadt ein Ruf, der lebt. H-A-M-B-U-R-G. Eine Stadt, ein Mensch, ein Bruder, der steht. Die Ehre der Stadt, die nicht schläft.